Zombies, Vampire und Feen. Falls du bei dem Wort Superkraft an so etwas Cooles wie Gedanken lesen, in die Zukunft sehen oder unsichtbar werden denkst, dann wird dich die Antwort vielleicht enttäuschen. Obwohl du natürlich eigentlich weißt, dass es so etwas nicht sein kann. Wir sind ja keine Comic-Superhelden. Sondern, dass es etwas sein muss, das wirklich alle Menschen können. Tatsächlich benutzen wir die Superkraft, um die es geht, andauernd. Wir machen uns nur nicht klar, dass es eine Superkraft ist. Viele Leute sehen sogar eher eine Schwäche darin. Es ist, Trommelwirbel und Applaus, unsere Fähigkeit, uns Sachen vorzustellen, die es nicht gibt. Unsere Gabe, Geschichten zu erfinden und weiterzuerzählen. Wir sind das einzige Tier, das sich Legenden, Märchen und Mythen ausdenken und an sie glauben kann. Natürlich können auch andere Tiere miteinander kommunizieren. Wenn ein Schimpanse einen heranschleichenden Löwen erspäht, kreischt er los. In der Affensprache heißt das dann so viel wie »Achtung, da kommt ein Löwe« und alle bringen sich in Sicherheit. Wenn der Schimpanse eine Banane sieht, sagt er in der Affensprache »Schau mal, da hängt eine Banane, lass sie uns pflücken«. Aber sich Dinge ausdenken, die er nie gesehen, geschmeckt oder angefasst hat, ein Einhorn oder einen Zombie zum Beispiel, das kann er nicht. Genau wie Schimpansen können auch wir Sapiens mit Hilfe unserer Sprache beschreiben, was wir sehen, berühren oder schmecken. Obendrein können wir uns aber auch Geschichten über etwas ausdenken, das gar nicht existiert. Feen und Vampire zum Beispiel. Schimpansen können das nicht. Und auch die Neandertaler waren dazu nicht in der Lage. Aber wie kamen die frühen Sapiens zu dieser seltsamen Fähigkeit? Wir wissen es nicht genau. Eine Vermutung ist, dass sich irgendwann mal ein kleiner Fehler in ihren DNA-Bauplan eingeschlichen hat. Vielleicht wurden dadurch zwei getrennte Bereiche des Gehirns miteinander verbunden. Und durch diese Fehlschaltung spuckten die kleinen grauen Zellen plötzlich merkwürdige Geschichten aus. Durch Fehler entstehen manchmal die tollsten Dinge. Und weil dieser Fehler im Neandertaler-Bauplan nicht auftrat, konnten die Neandertaler auch keine Geschichten erfinden und daran glauben. Ob das wirklich so war? Schwer zu sagen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Die Forschung dazu läuft auf Hochtouren. Aber noch spannender als die Frage, wie der Sapiens zu seiner Fähigkeit, Geschichten zu erfinden, kam, ist die Frage, wozu sie gut ist. Und warum sie eine Superkraft sein soll. Was machte es für einen Unterschied, dass die Sapiens sich Märchen ausdenken konnten und die Neandertaler nicht? Was nützen solche Geschichten überhaupt im Dschungel? Wenn dir ein freundlicher Flaschengeist eine besondere Gabe anbieten würde, würdest du dir ernsthaft eine Portion Fantasie wünschen? Oder nicht doch lieber die Fähigkeit, unsichtbar zu werden? Hört sich die Sache mit den Geschichten nicht sogar eher nach einem Problem an? Hat ein verträumter Sapiens, der im Wald nach eingebildeten Feen, Einhörnern und Geistern Ausschau hält, nicht deutlich schlechtere Überlebenschancen als ein kerniger Neandertaler auf der Suche nach nahrhaften Nüssen, Pilzen und Rehen? Es stimmt, erfundene Geschichten können albern sein. Aber sie haben auch etwas extrem Nützliches. Wenn Tausende von Leuten an dieselbe Geschichte glauben, dann denken und handeln sie auch auf ähnliche Weise, dann verfolgen sie das gleiche Ziel und befolgen dieselben Regeln. Und das ist genau, was man braucht, wenn man mit vielen Menschen gut zusammenarbeiten will. Erst recht mit Wildfremden. Die Sapiens konnten sich hinter ihren erfundenen Geschichten versammeln und gemeinsam stark sein. Schimpansen, Ameisen und Neandertaler konnten das nicht.